Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Guthrie Trapp, Jutta Hipp, Eddie Clearwater, Chuck Berry, Red Garland, Tabby Thomas, Bull and the Matadors, Sonny Stitt, The Animals, Mel Williams und Johnny Otis, Sonny Clark, Sonny Rhodes, The Metronomes, Woody Mann, Dan Crary und Bob Rossmann. Thank you. Vom 2005er Album Blues Reflex mit dem komplett selbst eingespielten Evieux Cagnard Blues, gefolgt von Guthrie Trapp, einem in Nashville lebenden Gitarristen, der Tourbands unterschiedlicher US-Country-Musiker war, unter anderem Patti Loveless, aber mit seiner eigenen Band deutlich über dieses Genre hinausgeht. Von 2018 hörten wir On the Run. Jutta Hipp war eine Leipziger Jazzpianistin, die in den 50er Jahren 3 Alben bei Blue Note herausbrachte, nachdem sie in die USA emigrierte, dann aber in Ungnade bei 2 bedeutenden Jazzkritikern fiel und fortan von ihnen ignoriert wurde. Leonard Feather und Ned Handhoff waren damals eben nicht irgendwer, sondern äußerst einflussreich, was zur Folge hatte, dass sich Jutta Hipp Anfang der 60er Jahre wieder auf ihren erlernten Beruf als Grafikerin konzentrierte. 1956 trat sie in dem New Yorker Bebop-Club Hickory House mit dem Bassisten Peter Int und dem Schlagzeuger Ed Zipkin auf. Take me in your arms. Thank you. Von New York und dem Jazz geht es nach Chicago und dem Rock'n'Roll. Edward Harrington wurde 1935 in Mississippi geboren und war besonders durch zwei jüngere Musiker dieser Zeit geprägt. Im Blues durch Otis Rush, der wie Eddie Clearwater so Harringtons Künstlername Linkshänder war, und im Rock'n'Roll durch Chuck Berry. Also da verwundert es gar nicht, dass der nächste Titel von 1963, den wir hören werden, The Duck Walk heißt. Damit ist natürlich die Tanzeinlage, die obligatorische Tanzeinlage von Chuck Berrys Bühnenauftritten gemeint. Und Chuck Berry hören wir gleich danach. I'm Talking About You wurde ja auch unter anderem von den Stones und vielen anderen 60s Band gecovert. Every time we meet, I'm talking about you. Nobody but you. Yeah, I do mean you. I'm just trying to get a message to you. Let me tell you about a girl I know. I tell you now, she looks so good. Got so much skill, such a beautiful bill. She ought to be somewhere in Hollywood. I'm talking about you. Nobody but you. Come on, give me a cue so I can get a message to you. Promised me someday she would be my bride. I'm talking about you. I do mean you. Nobody but you. Come on, let me get a message through. Yeah. Eddie Clearwater klang auf Duck Walk 1963, erschien auf USA Records übrigens von der Stimme her noch mehr nach Bo Diddley als Chuck Berry. Aber Bo Diddley und Chuck Berry waren seit den 50er Jahren immer mal wieder zusammen im Studio gewesen und nahmen in den 60er Jahren sogar eine ganze LP auf. Ich wechsle in Ping-Pong-Manier wieder zurück zum Jazz und einen weiteren Pianisten, Red Garland, nur 2 Jahre älter als Jutta Hipp, aus Dallas, Texas stammend, war er bis zu seinem Tode mit einer kleinen Auszeit Mitte der 60er Jahre immer bis zu seinem Tod Jazzmusiker geblieben. 1984 starb er mit 60 Jahren. Er hat also wirklich unzählige Platten, also jeweils 20 Stück oder noch mehr, für das Prestige- und Fantasy-Label aufgenommen. Aber er hat natürlich auch mit Miles Davis und John Coltrane auf deren Prestige-Alben gespielt und sie begleitet. Von Red Garlands Prestige-Veröffentlichung All Kind of Weather aus dem Jahre 1958 hören wir Rain als Rhythmusgruppe dabei, Bassist Paul Chambers und Drummer Art Taylor. Thank you. zurück geht es vom Jazz und New York City zum Rhythm and Blues und Soul, zuerst nach Crowley, einer Kleinstadt in Louisiana, die aber die bedeutende Plattenfirma Excello Records beheimatete. Dort wurde zum Beispiel King Bee von Slim Harpo eingespielt, das die Rolling Stones auf ihrer ersten LP coverten. Tabby Thomas spielte Piano und Gitarre und Sänger war er ebenso. Roll On, Ole Mew von 1962 klingt doch sehr nach Fats Domino aus New Orleans. Kein Wunder, Tabby Thomas kam auch aus Louisiana, nämlich Baton Rouge. Nach Tabby Thomas geht es nach den Norden, nach Detroit, unweit der kanadischen Grenze, produzierte Andre Williams 1968 eine Single für Bull and the Matadors, The Funky Judge. I bought some biscuits for my dog. I laid them on the shelf. Time got so hard, I shot my dog and ate them up myself. Roll on, old Mew. Don't you roll your eyes. If you roll your eyes, a mew until you die. I took my mew, I hitched him up, I hitched him up to a plow. Time got so hard, I shot that mew and sold that doggone plow. Roll on, old mew. Don't roll your eyes. If you roll your eyes, you'll be a doggone mew. A mew. Yeah. 1965 spielte Altsaxophonist Sonny Stitt, der gerne mit Charlie Parker verglichen wurde, sein Album The Matadors Meets the Bull ein. Prominente Besetzung waren unter anderem Eddie Lockjaw Davis am Tenorsaxophon, Tito Puente, Timbales, Ray Barretto an den Congas, J.J. Johnson und Herbie Green an den Posaunen, Junior Mans als Pianist und einige andere noch. Let My People Split, das hörten wir gerade. Und wieder geht es zurück vom Jazz zum Rhythm and Blues. Dieses Mal verlassen wir die USA und machen einen Abstecher nach Newcastle, England. Von dort kamen die Animals mit ihrem Sänger Eric Burdon, der auch mit über 80 Jahren weiter in diesem Dialekt spricht, obwohl er dort seit über einem halben Jahrhundert wohl nicht mehr lebte. Eine Bo Diddley-Nummer, Pretty Thing, nach der sich die Londoner Band The Pretty Things benannt hatten. Originellerweise spielt hier mal als Solo-Instrument keine Mundharmonika und auch keine Vox-Orgel, wie man das bei den Animals erwarten könnte, sondern eine Melodika. Von Newcastle geht es dann wieder zurück in die USA, nach Kalifornien, Los Angeles. Dort spielte 1957 das Johnny Otis Orchester mit dem Sänger Mel Williams I Got Eyes ein. About you, baby, I'm gonna steal you. you from your mother dear. I got eyes, eyes. I got eyes, eyes. I got eyes for you, baby. You're the one girl that I adore. A younger, healthy thing. I got eye, eye, eyes. I got eye, eye, eyes. I got eyes for you, baby. You're the one girl that I adore. im Anschluss an Mary Williams und der Johnny Otis Band aus dem Jahre 1957 gab es einen weiteren Jazzpianisten. Sonny Clarke war in Framats musikalisches Fundbüro schon öfters zu hören. 1958 spielte Sonny Clarke für Blue Note The Breeze and I ein. Im Januar 1963 verstarb Sonny Clarke mit 31 Jahren. 6 LPs zu Lebzeiten konnte er veröffentlichen, spielte bei Sessions unter anderem mit Dexter Gordon, Grant Green, Art Pepper und Stanley Turrentine und vielen mehr. The Breeze and I wurde vom kubanischen Komponisten Ernesto Lecuona 1928 geschrieben und mit Andalusia als Andalusien betitelt. Noch einmal vom Jazz zurück zum Rhythm and Blues. 1961 vertonte Sonny Rhodes, einer der wenigen Lapsteel-Gitarristen im Blues, mit seinen Daylighters Something is Wrong. Allerdings ist auf dieser Single dieses Instrument nicht zu hören. The Metronomes waren eine Vokalgruppe, ein Quartett, das sich weder dem Doo-Wop noch dem Soul verschrieb, sondern jazzig angehauchte Harmonien bevorzugte. A Night in Tunisia, dessen bekannteste Version wohl die des Trompeters Dizzy Gillespie war, hören wir jetzt. Filled with beats. In Tunisia. just understand. Indonesia. Oh, they will lead you to the desert sands. No need to say that words fail to tell our tale. It's too exotic to be told. Oh, each night's a deeper night in a world that's ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, that's where the nights are filled. Where the nights are filled with peace. Zum Abschluss dieser Folge von Framers Musikalisches Fundbüro zwei Instrumentalisten, die die stahlbeseitete Western-Gitarre spielen. Zuerst Woody Mann als Fingerpicker von seinem 2013 erschienenen Tribute-Album für Reverend Gary Davis, Death Has No Mercy. Danach der Flatpicker Dan Crary, Vorgänger von Tony Trice bei Bluegrass Alliance. Huckleberry Hornpipe, das war Framers Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Und nun viel Spaß mit den akustischen Gitarren. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Thank you. shoot.